hier? Das war irgendwas anderes. Kommt schon, kommt schon. Wo laufen wir hin? Kommt schon. Wir müssen dich finden. Wenn wir hier zurückgehen, nein, das dann ist nicht irgendwo sein. Zoe. Hallo? Ihr Fotzen!